Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, leitete die Arbeit in mehreren Bereichen im Kreis Samjeon vor Ort an. Ihn begleiteten Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und Kim Yong-su, Abteilungsleiter des ZK der PDRK. Zuerst verbeugte sich Genosse Kim Jong-un mit seinen Begleitern vor der Bronzestatue von Genossen Kim Jong-il im Kreis Samjeon. Er blickte lange auf die Bronzestatue von Kim Jong-il und bemerkte dabei, Genosse Kim Jong-il, der mit einem hellen Lächeln vom Gebirge Baekdu aus das Territorium des Heimatlandes überblicke und den Weg der koreanischen Revolution erhelle, sei wirklich herrlich dargestellt worden. Das Aussehen von Kim Jong-il mit der Brille in Wattenjacke sei den Armeeangehörigen und Bürgern der TVRK sehr vertraut. Dank des glühenden Credos und Willens der Bewohner des Bezirks Yanggang und der Armeeangehörigen und Bürger des ganzen Landes, Kim Jong-il auf ewig hoch zu verehren und die im Gebirge Baekdu begonnene koreanische Revolution von Generation zu Generation fortzusetzen und zu vollenden, und dank ihres einmütigen Strebens und ihrer reinen Treuergebenheit sei seine Bronzestatue im Kreis Samjeon herrlich errichtet worden. Zum ersten Mal sei die Bronzestatue von Kim Jong-il in einem Kreis der TVRK errichtet worden. Durch den Bau seiner Bronzestatue an einem ruhmreichen Ort, der die unvergängliche Geschichte des Widerstandskampfes von Kim Il-sung überliefere und wo Kim Jong-il als leuchtender Stern von Baekdu geboren sei, erstrahle die heilige Statue der Sonne, die geistige Stütze der ganzen Armee und des gesamten Volkes der TVRK in vollem Glanze. Die Funktionäre, Parteimitglieder und Werktätigen im Kreis Samjeon sollten sich die Ehre, die Bronzestatue von Kim Jong-il zu haben, tief in die Herzen einprägen und sich in Treue für die sorgfältige Pflege der Bronzestatue einsetzen. Kim Jong-un stoppte mehrmals seine Schritte, blickte wiederholt auf die Bronzestatue von Kim Jong-il und sagte dabei mit heiserer Stimme: "Es schneie." Auch am Tag, an dem man sich mit Tränen in den Augen von Kim Jong-il letzten Abschied genommen habe, habe es geschneit. Wie schön wäre es, wenn er die Wundertaten in diesem Land miterlebt hätte, den er sehr geliebt habe. Alle sollten den Genossen Kim Jong-il wie zu seinen Lebzeiten hoch verehren, trotz aller wilden Stürme und Wechselfälle, die rote Fahne der Revolution, die er sein ganzes Leben lang hochgetragen habe, keinesfalls aufgeben und nach seinem Wunsch, dieses Land in ein gedeihendes Paradies des Volkes und einen starken sozialistischen Staat verwandeln. Kim Jong-un besichtigte das Kulturhaus des Kreises Samjeon. Er äußerte seine Zufriedenheit damit, dass durch den energischen Einsatz der Erbauer der Baustoßtruppe 618 das Kulturhaus des Kreises Samjeon so ausgezeichnet gestaltet wurde, dass die künstlerischen Darbietungen, die Versammlungen, die Arbeit für die Vermittlung der wissenschaftlichen Kenntnisse über Natur und Gesellschaft und die weiteren richtig stattfinden können. Er setzte sich auf einen Zuschauerplatz und fragte dabei, ob die Tätigkeit der Laienkunstgruppe des Kreises normalisiert werde, wie die Filmschau organisiert werde und in welcher Form die Fotoausstellung stattfinde. So machte er sich mit der Verwaltung und Leitung des Kulturhauses gründlich vertraut. Als er darüber informiert wurde, dass das Kulturhaus des Kreises Samjeon dazu beitrage, den Bewohnern ein schönes kulturell-emotionales Leben zu gewährleisten, freute er sich darüber. Weiter unterstrich er, man solle große Aufmerksamkeit auf die ständige Verbesserung der Verwaltung und Leitung des Kulturhauses richten, mit den Inventarien und Anlagen liebevoll und sorgfältig umgehen und die Ausbesserungsarbeit regelmäßig durchführen, um den wachsenden kulturellen Bedarf der Bevölkerung zu decken. Im Kulturhaus des Kreises Samjeon sollten verschiedene sozialpolitische Aktivitäten und die kulturellen und künstlerischen Tätigkeiten der Massen aktiv entfaltet werden. Dadurch solle das Kulturhaus einen aktiven Beitrag dazu leisten, die Bewohner und Jugendlichen zu den Persönlichkeiten zu entwickeln, die mit der Sozialideologie der Partei der Arbeit Koreas und ihrer Idee über Songun-Revolution konsequent ausgerüstet seien und umfassende Kenntnisse und ein hohes kulturelles Niveau hätten. Dann versprach er, dass die Partei dem Kulturhaus die Anlagen schenken würde, die für dessen Verwaltung und Leitung nötig seien. Kim Jong-un machte einen Rundgang durch den Schülerpalast Samjiyon. Er blickte auf die Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il an der Stirnseite des Schülerpalastes und meinte dabei, dass die Porträts schön angebracht worden seien, damit die Zirkelmitglieder des Schülerpalastes stets die sonnenlächelnden Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il sehen könnten, die sich zeitlebens die Kinder so sehr geliebt hätten. Er trat ins Erziehungskabinett für die revolutionären Tätigkeiten der Staatstheorie Koreas und das Traditionskabinett ein. Die historischen Materialien, so Kim Jong-un, die von den erhabenen Fürsorgen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il für den Nachwuchs und die Zukunft zeugten, seien die kostbaren Schätze, die die Generationen hindurch überliefert werden sollten. Man solle die Erziehungsarbeit mittels ihrer unsterblichen Führungsverdienste gut durchführen und durch die Heranbildung von mehr ausgezeichneten Talenten das hehre Vorhaben von Kim Il-sung und Kim Jong-il in die Tat umsetzen. Kim Jong-un begab sich an mehrere Orte des Palastes, darunter die Räume für Mathematik, Autor, Redekunst, Informationstechnologie, Kunst- und Nationalmusikzirkel, die Sporthalle, den Raum für massenpolitische Aktivitäten und das Theater. Hellächelnd schaute er den Schülern bei mehreren Zirkelaktivitäten zu und sagte dabei lobend, die Schüler bedienten geschickt die Traktorenübungsgeräte, stellten Multimedia her, spielten verschiedene Musikinstrumente ausgezeichnet, sangen, malten und spielten mit den Bällen hervorragend. Sie sollten tüchtig lernen, indem sie die Zeit effektiv nützten und sich zu den zuverlässigen Persönlichkeiten entwickeln, die für die Zukunft des sozialistischen Korea zuständig seien. Er gab seiner großen Genugtuung darüber Ausdruck, dass die Schüler trotz der Bärenkälte im Gebirge Baekdu in den warmen Zirkelräumen dynamische Aktivitäten entfalten und betonte, das fröhliche Gelächter und die schönen Gesänge, die im Schülerpalast Samjiyon halten, seien kräftige Schritte des sozialistischen Heimatlandes, das für den endgültigen Sieg voller Energie voranschreite. Genosse Kim Il-sung und Kim Jong-il hätten hervorgehoben, dass man den Kindern alles zur Verfügung stellen solle. Es sei die Pflicht und Mission der Funktionäre, ihr erhabenes Vorhaben treu zu unterstützen. Man solle den Schülerpalast Samjiyon zu einem weltberühmten Palast der Kinder noch herrlicher gestalten. So wandte er dem Palast seine große Fürsorge zu, die auf ewig überliefert werden soll, und gab wertvolle Hinweise, die als Richtschnur für die Verwaltung und Leitung des Schülerpalastes gelten. In den Zirkelräumen riefen die Schülerinnen und Schüler, väterlicher Marschall, wir haben Sie sehr vermisst, und warfen sich in die Arme von Kim Jong-un. Er sagte freundlich, dass er auch sie gern habe sehen mögen und ließ sich mit ihnen zum Andenken fotografieren. Er meinte, dass die Schulkinder und Lehrer, die die Fotoaufnahme mit ihm verpasst hätten, es sehr bedauern würden. So opferte er seine kostbare Zeit, wartete darauf, bis sich alle Mitarbeiter, Lehrer und Schulkinder des Palastes versammelten und ließ sich dann mit ihnen ein Erinnerungsfoto machen. Kim Jong-un besichtigte das Heim für die Teilnehmer an der Exkursion zur revolutionären Kampfgedenkstätte Samjiyon. Zuerst betrat er das Erziehungskabinett für die revolutionären Tätigkeiten der Staatsführer Koreas und das Traditionskabinett. Dabei bemerkte er, die ausgestellten historischen Materialien zeugten davon, dass die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il große Aufmerksamkeit darauf gerichtet hätten, die funktionäre Parteimitglieder und Werktätigen mit den revolutionären Traditionen der Partei konsequent auszurüsten. Er wies darauf hin, unter der Belegschaft des Heims für die Teilnehmer an der Exkursion zur revolutionären Kampfgedenkstätte Samjiyon und den Exkursionsteilnehmern die Erziehungsarbeit durch das Erziehungskabinett für die revolutionären Tätigkeiten der Staatsführer Koreas und das Traditionskabinett zu intensivieren. Bei der Besichtigung verschiedener Orte wie der Unterkünfte für Studenten und Schüler informierte sich Kim Jong-un konkret über die Rekonstruktion und Verwaltung. Kim Jong-un betrachtete das Heim für die Exkursionsteilnehmer, das im Einklang mit der Naturlandschaft des Urwaldes von Baekdu und mit der Bodenbeschaffenheit schön dekonstruiert wurden. Er sagte dabei, dass sich das Heim innerhalb von 3 Jahren unerkennbar geändert haben. Durch die Anfertigung der äußeren Wände mit Holz bildet das Gebäude mit der schönen Naturlandschaft des Gebirges Baekdu eine schöne Harmonie. Mit Zufriedenheit bemerkte er, dass die Zimmer und Speisesäle der Unterkünfte auch schön eingerichtet worden seien. Die Partei lege darauf Gewicht, die materielltechnische Basis aller Heime für Teilnehmer an der Exkursion zu den revolutionären Kampfgedenkstätten in der ganzen Republik, einschließlich des Heims in Samjion, noch besser zu festigen. Das Ziel darauf, die Erziehungsarbeit für die konsequente Bewaffnung aller Parteimitglieder, werktätigen und neuer Generation mit revolutionären Traditionen unserer Partei ununterbrochen durchzuführen und sie zu wahren Revolutionären für die Vollendung der koreanischen Revolution heranzubilden. Die Funktionäre und Belegschaft des Heims für die Teilnehmer an der Exkursion zur revolutionären Kampfgedenkstätte Samjion sollten ihrer Pflicht voll aufgerecht werden und dazu aktiv beitragen, dass die Exkursionsteilnehmer die einmalige Widerstandskampfgeschichte von Kim Il-sung und den revolutionären Geist von Baekdu als ewiges Fundament unserer Partei tief beherzigen können. Die Partei werde dem Heim die Mittel für die Erziehung der Exkursionsteilnehmer schicken, sagte er. Kim Jong-un sah sich das Training der Skiläufer des Sportclubs Hasabong an. Vor der Übung rief er die Sportler zu sich, fragte, seit wann sie Skifahren gelernt hätten und ob die Skianzüge und Skier gut seien. Als Kim Jong-un es erfuhr, dass dieser Sportclub beim nationalen Skiturnier immer den ersten Platz belegt habe, ermutigte er die Sportler, dass sie als Sportler im Gebirge Baekdusan immer den ersten Platz einnehmen sollten. Kim Jong-un betrachtete mit Zufriedenheit die Sportler, die auf der Schnellpiste tapfer herunterliefen und dabei meisterhafte Techniken zeigten. Lächelnd sagte er, dass dieses Training ausgezeichnet, großartig und herrlich sei. Es sei gut, wenn in den Gebieten wie im Bezirk Yanggang, wo es viel schneie, die Jugendlichen viel Skifahren. Das Skifahren sei eine gute Sportart, mit der man den Körper stelle und die Tapferkeit und Furchtlosigkeit meistere. Zu den begleitenden Funktionären sagte Kim Jong-un, bei der Besichtigung des Kreises Samjion sei er im noch festeren Entschluss, den Kreis Samjion, wo Kim Jong-il geboren wurde, zu einer heiligen Stätte der Revolution noch schöner zu gestalten. Dann stellte er die programmatischen Aufgaben dafür, den Kreis Samjion zu einem großen Museum im Freien für die Erziehung mit revolutionären Traditionen, zu einer vorbildlichen Einheit für Kartoffelanbau und zu einer maßgebenden und vorbildlichen Einheit, in der die komplexen Mechanisierung der Landwirtschaft völlig verwirklicht wird, zu gestalten, und erklärte konkret die Wege zu deren Verwirklichung. Kim Jong-un betonte, dass man die Kreisstadt von Samjion zu einem Stützpunkt für die Erziehung mit revolutionären Traditionen noch schöner einrichten, die revolutionären Kampfgedenkstätten und die historischen revolutionären Gedenkstätten im Gebirge Baekdu, die von der unvergänglichen revolutionären Geschichte und den Kampfverdiensten von Kim Il-sung und Kim Jong-il zeugten, im Prinzip der Geschichtstreue noch ehrerbietiger bewahren und pflegen. Durch die Intensivierung der Modernisierung und der Wissenschaftlichung der Arbeit für ewige Bewahrung der revolutionären historischen Denkmäler und Gegenstände, die lückenlosen Maßnahmen zum strikten Schutz der ewigen Schätze der koreanischen Revolution treffen solle. In der Kreisstadt von Samjion seien die Unterkünfte, Handelsorgane, Dienstleistungen und kulturelle Vergnügungsmöglichkeiten für die Exkursionsteilnehmer, die Hotels und Wohnhäuser im Einklang mit der Landschaft des Hochlandes noch mehr zu errichten, die Kreisstadt als sein Modell für zivilisierte Gebirgsstadt schön aufzubauen, die breitspurige Bahn zwischen Haesan und Samjion zu vollenden, die Straßen im Kreis Samjion entsprechend der Beschaffenheit der Gebirgsgegend neu anzulegen, zu rekonstruieren, zu reparieren und der Flugplatz und die Bahnhof zu modernisieren. Kim Jong-un wies hin, dass man im Kreis Samjion die Kartoffelanbaufläche vergrößern, durch die Verwissenschaftlichung und die Intensivierung des Kartoffelanbaus ihn zu einer vorbildlichen Einheit des Kartoffelanbaus mit der Produktion von 10.000 Tonnen Kartoffeln im Jahr gestalten, die Blaubeerenfelder noch mehr anlegen und die Kartoffelpulverfabrik, die Gemüseverarbeitungsfabrik und die Quellwasserfabrik Baekdusan aufbauen sollte. Durch die Entwicklung der örtlichen Industrie im Kreis Samjion solle man den Kreis Samjion in die reichste Stadt der TVÖK verwandeln. Kim Jong-un hob hervor, dass man den Bau des Kreises Samjion unbedingt in 3 bis 4 Jahren beenden solle. Für die Errichtung des Kreises Samjion habe die Partei eine mächtige Bautruppe neu organisiert. Man solle das Vorhaben der Partei klar begreifen und mit dem revolutionären Geist von Daegu ein neues großes Marschtempo in der Malima-Ära schaffen. Die schöne Gestaltung des Kreises Samjeon, wo Kim Jong-il geboren worden sei, und der seelischen Heimat des koreanischen Volkes sei die Pflicht und die revolutionäre Aufgabe der Kämpfer und Schüler von Kim Jong-il. Alle sollten das erhabene moralische Pflichtgefühl gegenüber Kim Jong-il für wertvoller als das Leben halten und den Kreis Samjeon, wo sich das Geburtshaus von Kim Jong-il befinde, einwandfrei und tadellos als Muster, Maßstab und Vorbild eigenartig schön aufbauen. So rief Kim Jong-un alle zu diesem heiligen Kampf auf.